Der Zweite Weltkrieg und Bretton Woods. Vom Himmel fielen Bomben, während unzählige bis dahin unvorstellbare Formen von Mord und schrecklichen Verbrechen begangen wurden. Die Kriegsmaschinen, die die staatlich gelenkten Volkswirtschaften bauten, waren wesentlich fortschrittlicher als alles, was die Welt je gesehen hatte. Dies war möglich dank der Popularität des gefährlichsten und absurdesten aller keynesianischen Irrtümer. Der Vorstellung, dass staatliche Ausgaben für militärische Engagements die wirtschaftliche Erholung unterstützen würden. Gemäß der naiven Wirtschaftslehre der Keynesianer gilt, alle Ausgaben sind Ausgaben und deshalb ist es egal, ob diese von Einzelpersonen stammen, die ihre Familien ernähren, oder von Staaten, die Ausländer ermorden. Es zählt alles zur Gesamtnachfrage und es reduziert die Arbeitslosigkeit. Da während der Wirtschaftskrise immer mehr Menschen unter Hungersnöten zu leiden hatten, stellten alle große Staaten großzügige Budgets für die Bewaffnung ihrer Truppen bereit. Das Ergebnis hiervon war eine Rückkehr zu einer sinnlosen Zerstörung von 3 Jahrzehnten zuvor. Für keynesianische Ökonomen war der Krieg der Auslöser für die wirtschaftliche Erholung. Nur wenn man das Leben aus der Perspektive der Regierungsbürokraten mit ihren gesammelten statistischen Zahlenkolonnen betrachtet, ist eine solche lächerliche Vorstellung haltbar. Mit den zunehmenden staatlichen Kriegsausgaben und der Wehrpflicht stiegen die Gesamtausgaben, während die Arbeitslosigkeit zurückging, sodass sich alle am Zweiten Weltkrieg beteiligten Länder wegen ihrer Beteiligung am Krieg erholten. Jeder, der nicht von der keynesianischen Wirtschaftslehre beeinflusst ist, kann jedoch erkennen, dass das Leben während des Zweiten Weltkriegs, selbst in Ländern wie den Vereinigten Staaten, die keinen Krieg auf ihrem Territorium erlebten, bei weitem nicht als wirtschaftliche Erholung gewertet werden kann. Neben Tod und Zerstörung bedeutete die Bereitstellung derart großer Kapital- und Arbeitsressourcen für die Rüstung der kriegsführenden Länder einen gravierenden Mangel an inländischer Produktion, was zu Rationierungen und Preiskontrollen führte. In den Vereinigten Staaten wurde der Bau neuer Wohnungen und die Instandsetzung bestehender Wohnungen verboten. Man kann ganz offensichtlich nicht behaupten, dass Soldaten, die an der Kriegsfront kämpften und starben und die einen großen Teil der Bevölkerung der kriegsführenden Nationen ausmachten, irgendeine Form der wirtschaftlichen Erholung genossen, unabhängig davon, wie viel Gesamtausgaben in die Herstellung der von ihnen getragenen Waffen flossen. Einer der schlimmsten Rückschläge für die keynesianische Theorie der Gesamtnachfrage als bestimmender Faktor des wirtschaftlichen Zustands ereignete sich jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren führte dazu, dass die Staatsausgaben drastisch reduziert werden mussten, was wiederum dazu führte, dass die damaligen keynesianischen Ökonomen nach dem Krieg den Untergang und düstere Zeiten voraussagten. Das Ende der militärischen Feindseligkeiten reduzierte die Militärausgaben der Regierung dramatisch. Der Tod des populistischen und mächtigen Präsidenten Roosevelt und sein Ersatz durch den sanftmütigeren und weniger ikonischen Truman, der sich gegen einen von Republikanern kontrollierten Kongress behaupten musste, schuf eine politische Blockade, die die Erneuerung der Statuten des New Deal verhinderte. Die Summe all dieser Faktoren würde nach Auffassung der keynesianischen Ökonomen auf eine bevorstehende Katastrophe hindeuten, wie Paul Samuelson, der Mann, der buchstäblich alle Wirtschaftslehrbücher der Nachkriegszeit verfasst hat, 1943 schrieb. Zitat: Die endgültige Schlussfolgerung, die aus unseren Erfahrungen am Ende des letzten Krieges zu ziehen ist, ist eindeutig. Wenn der Krieg innerhalb der nächsten 6 Monate plötzlich zu Ende ginge, müssten wir unsere Kriegsanstrengungen planlos und in größter Eile beenden, unsere Streitkräfte demobilisieren, die Preiskontrollen auflösen und von astronomischen Defiziten auf die noch größeren Defizite der 30er Jahre umstellen. Anschließend würde die längste Epoche der Arbeitslosigkeit und der industriellen Dislokation eingeleitet, mit der ein Wirtschaftssystem jemals konfrontiert worden ist. Zitat Ende. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Auflösung des New Deal bedeuteten, dass die US-Regierung ihre Ausgaben zwischen 1944 und 1948 um erstaunliche 75% kürzte und die meisten Preiskontrollen ausnahmslos abschaffte. Und dennoch erlebte die US-Wirtschaft in diesen Jahren einen außergewöhnlichen Boom. Die etwa 10 Millionen Männer, die für den Krieg mobilisiert wurden, kehrten nach Hause zurück und wurden aufgrund der boomenden Wirtschaftsproduktion fast nahtlos vom Arbeitsmarkt aufgenommen. Für alle, die damals noch an die keynesianischen Vorhersagen glaubten, bedeutete dieser Boom einen Schlag ins Gesicht und zerstörte die lächerliche Auffassung, dass das Ausgabenniveau der bestimmende Faktor für die Wirtschaftsproduktion ist. sobald die staatliche Zentralplanung zum ersten Mal seit dem Crash von 1929 reduziert und die Preise frei angepasst werden konnten, dienten sie in ihrer Rolle als Koordinationsmechanismus für die Wirtschaftstätigkeit, indem sie Verkäufer und Käufer zusammenbrachte, die von den Verbrauchern geforderte Produktion von Gütern anregte und die Arbeitnehmer für ihre Bemühungen entschädigte. Die Situation war jedoch keineswegs perfekt, da sich die Welt weiterhin vom Goldstandard abwandte. Dies führte zu allgegenwärtigen Verzerrungen der Geldmenge, die die Weltwirtschaft weiterhin Krise um Krise belasten würden. Es ist bekannt, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, aber in der Ära des staatlichen Geldes können die Sieger auch über die monetären Systeme entscheiden. Die Vereinigten Staaten luden Vertreter ihrer Verbündeten nach Bretton Woods in New Hampshire ein, um über die Formulierung eines neuen globalen Handelssystems zu diskutieren. Die Geschichte war jedoch nicht besonders wohlgesinnt zu den Entwicklern dieses Systems. Der Vertreter Großbritanniens war niemand Geringeres als John Maynard Keynes, dessen wirtschaftliche Lehren in den Jahrzehnten nach dem Krieg an der Realität scheitern sollten, während es Amerikas Vertreter Harry Dexter White war, der später als Kommunist enttarnt wurde und viele Jahre lang mit dem Sowjetregime in Kontakt stand. Im Kampf um zentral geplante globale monetäre Aufträge sollte White mit einem Plan vorpreschen, der sogar Keynes nicht missfiel. Die Vereinigten Staaten sollten das Zentrum des globalen monetären Systems werden, wobei der Dollar von anderen Zentralbanken als globale Reservewährung verwendet werden sollte. Die Währungen der anderen Zentralbanken sollten zu festen Wechselkursen in Dollar konvertierbar sein, während der Dollar selbst zu einem festen Wechselkurs in Gold konvertierbar sein sollte. Um dieses System zu ermöglichen, würden die Vereinigten Staaten Gold von den Zentralbanken anderer Länder übernehmen. Während es dem amerikanischen Volk nach wie vor verboten war, Gold zu besitzen, versprach die US-Regierung, den Zentralbanken der anderen Länder den Umtausch von Dollar gegen Gold zu einem festen Kurs zu ermöglichen und öffnete das sogenannte Goldwechselfenster. In der Theorie basierte das globale Währungssystem immer noch auf Gold, und wenn die US-Regierung die Einlösbarkeit gegen Gold aufrechterhalten hätte, indem sie das Dollarangebot nicht über ihre Goldreserven hinaus aufgeblasen hätte, während andere Länder ihre Geldmenge nicht über ihre Dollarreserven hinaus aufgeblasen hatten, wäre das Währungssystem effektiv nahe am Goldstandard der Vorweltkriegszeit geblieben. Die USA hielten sich natürlich nicht daran. In der Praxis waren die Wechselkurse alles andere als festgelegt und es wurden Vorkehrungen getroffen, die den Staaten die Möglichkeit zur Änderung dieser Wechselkurse gaben, um ein mögliches, grundlegendes Ungleichgewicht zu beseitigen. Um dieses globale System vermeintlich fester Wechselkurse zu verwalten und mögliche grundlegende Ungleichgewichte zu beseitigen, gründete die Bretton Woods-Konferenz den Internationalen Währungsfonds, der als globales Koordinierungsorgan zwischen den Zentralbanken fungierte, mit dem ausdrücklichen Ziel, eine Stabilität der Wechselkurse und Finanzströme zu gewährleisten. Im Wesentlichen versuchte Bretton Woods durch zentrale Planung das zu erreichen, was der internationale Goldstandard des 19. Jahrhunderts spontan erreicht hatte. Unter dem klassischen Goldstandard handelt es sich bei der Währungseinheit um Gold, während Kapital und Güter frei zwischen den Ländern flossen, wobei die Ströme spontan und ohne zentrale Kontrolle oder Steuerung angepasst wurden und es nie zu Zahlungsausgleichskrisen kam. Unabhängig davon, wie viel Geld oder Waren über die Grenzen hinweg bewegt wurden, geschah dies nach dem Ermessen der Besitzer, weshalb keine makroökonomischen Probleme auftreten konnten. Im Bretton Woods-System wurden die Staaten jedoch von keynesianischen Ökonomen dominiert, die die aktivistische Fiskal- und Geldpolitik als natürlichen und wichtigen Teil der Regierungspolitik betrachteten. Die ständige monetäre und fiskalische Verwaltung führte selbstverständlich zu Wertschwankungen der nationalen Währungen, was Ungleichgewichte bei den Handels- und Kapitalflüssen erzeugte. Wenn die Währung eines Landes abgewertet wird, werden seine Produkte für Ausländer billiger, was dazu führt, dass mehr Güter das Land verlassen, während die Besitzer der Währung versuchen, ausländische Währungen zu kaufen, um sich vor der Abwertung zu schützen. Da die Abwertung in der Regel von künstlich niedrigen Zinssätzen begleitet wird, sucht das Kapital den Ausweg aus dem Land, um dorthin zu gelangen, wo es einen höheren Werterhalt genießt, was die Abwertung der Währung noch verschlimmert. Andererseits erleben Länder, die den Wert ihrer Währung besser erhalten, bei Abwertungen ihrer Nachbarwährungen einen Kapitalzufluss, was dazu führt, dass ihre Währung weiter ansteigt. Eine Abwertung bringt weitere Abwertungen mit sich, während eine Währungsaufwertung zu einer noch größeren Aufwertung führt, was eine problematische Dynamik für die beiden Staaten erzeugt. Mit dem Goldstandard, bei dem der Wert der Währung in beiden Ländern konstant war, weil es sich um Gold handelte, konnten solche Probleme nicht auftreten und die Waren- und Kapitalbewegungen beeinflussten den Wert der Währung nicht. Die automatischen Anpassungsmechanismen des Goldstandards boten immer eine konstante Maßeinheit, an der die gesamte Wirtschaftsleistung gemessen wurde. Die schwankenden Währungen hingegen erzeugten Ungleichgewichte für die Weltwirtschaft. Die Rolle des Internationalen Währungsfonds bestand darin, einen unmöglichen Balanceakt zwischen allen Staaten der Welt zu vollziehen, um in diesem Durcheinander eine Form von Stabilität oder Gleichgewicht zu finden, indem der Währungsfonds die Wechselkurse innerhalb eines willkürlich festgelegten Bereichs von Werten hielt, während sich Handels- und Kapitalströme bewegten und diese Werte veränderten. Aber ohne eine stabile Abrechnungseinheit für die Weltwirtschaft war dies eine ebenso hoffnungslose Aufgabe wie der Versuch, ein Haus mithilfe eines elastischen Maßbands zu bauen, dessen Länge bei jedem Einsatz variiert. Neben der Gründung der Weltbank und des IWF in Bretton Woods wollten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine weitere internationale Finanzinstitution gründen, die sich auf die Gestaltung der Handelspolitik spezialisieren sollte. Der erste Versuch, eine internationale Handelsorganisation zu gründen, scheiterte, nachdem der US-Kongress sich weigerte, den Vertrag zu ratifizieren. Ein Ersatz dafür wurde im Allgemeinen Handels- und Zollabkommen von 1948 etabliert. Das GATT sollte dem IWF bei der unmöglichen Aufgabe des Haushalts- und Handelsausgleichs helfen, die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, mit anderen Worten, die globale Handels-, Fiskal- und Geldpolitik zentral zu planen, damit diese im Gleichgewicht bleiben, als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Ein wichtiger, aber gern übersehener Aspekt des Bretton Woods-Systems war, dass die meisten Mitgliedsländer große Mengen ihrer Goldreserven in die Vereinigten Staaten transferiert und dafür Dollar zu einem Kurs von $35 pro Unze erhielten. Die Begründung hierfür war, dass der US-Dollar die globale Handelswährung sein würde und die Zentralbanken über ihn handeln und ihre Konten mit ihm begleichen würden, wodurch die Notwendigkeit der physischen Bewegung von Gold entfallen sollte. Im Wesentlichen glich dieses System einer globalen Weltwirtschaft, die als ein Land mit einem Goldstandard betrieben wurde, wobei die US-Notenbank als Weltzentralbank und alle anderen globalen Zentralbanken als Regionalbanken fungierten, mit dem Hauptunterschied, dass die monetäre Eigenschaft des Goldstandards in dieser Welt, in der es keine wirksamen Kontrollen aller Zentralbanken bei der Ausweitung der Geldmenge gab, fast vollständig verloren ging, weil die Bürger ihr staatliches Geld nicht gegen Gold eintauschen konnten. Nur Staaten konnten ihre Dollars gegen Gold aus den Vereinigten Staaten einlösen. Doch das sollte sich viel komplizierter gestalten als erwartet. Heute ist jede Unze Gold, für die die ausländischen Zentralbanken einst $35 erhielten, mehr als $1.200 wert. Der monetäre Expansionismus wurde zu einer neuen globalen Norm und die schwache Verbindung, die zwischen dem System und dem Gold bestand, erwies sich als ungeeignet, um die Verwerfung der globalen Währungen und die ständige Zahlungsbilanzkrise, von der die meisten Länder betroffen waren, zu stoppen. Die Vereinigten Staaten wurden jedoch in eine bemerkenswerte Position gebracht, ähnlich wie, jedoch in einem ungleich größeren Umfang, das Römische Reich, das plünderte und die Geldmenge aufblähte, die von den meisten Menschen in der alten Welt verwendet wurde. Mit ihrer auf der ganzen Welt verteilten Währung und den Zentralbanken, die sie als Reserve für den Handel untereinander halten mussten, konnte die US-Regierung durch die Ausweitung der Dollarmenge eine erhebliche Seigniorage erhalten und hatte zudem keinen Grund, sich um ein Zahlungsbilanzdefizit zu sorgen. Der französische Ökonom Jacques Rueff prägte den Begriff Defizit ohne Tränen, um die neue wirtschaftliche Realität zu beschreiben, in der die Vereinigten Staaten lebten. In dieser neuen Realität konnte die USA alles vom Rest der Welt kaufen und durch Schulden finanzieren, die durch das Aufblasen der von der ganzen Welt benutzten Währung monetarisiert wurden. Die vergleichsweise fiskalische Zurückhaltung der ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wich bald der politisch unwiderstehlichen Versuchung, quasi gratis mit Hilfe der Inflation shoppen zu gehen, insbesondere für die Kriegsführung und den Sozialstaat. Die Rüstungsindustrie, die während des Zweiten Weltkriegs aufblühte, wuchs zu dem heran, was Präsident Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte. Ein riesiges Konglomerat von Branchen, das mächtig genug war, um immer mehr Geld vom Staat zu verlangen und die US-Außenpolitik in eine endlose Serie von teuren Konflikten ohne ein rationales oder klares Ziel zu treiben. Die Doktrin des gewalttätigen, militanten Keynesianismus behauptete, dass diese Ausgaben gut für die Wirtschaft seien, was die Millionen von Menschenleben, die diese Doktrin zerstört hat, für die amerikanische Wählerschaft leichter verkraftbar machte. Diese Kriegsmaschinerie wurde für das amerikanische Volk auch dadurch schmackhafter gemacht, weil sie von denselben Politikern gefördert wurde, die auch die Sozialleistungen der Regierung in verschiedenen Formen förderten. Von der Great Society, der großen Gesellschaft, ein groß angelegtes sozialpolitisches Reformprogramm der US-Regierung, bis hin zu erschwinglichem Wohnen, Bildung und Gesundheitsversorgung erlaubte das Fiat-Geld den amerikanischen Wählern, die Gesetze der Wirtschaft zu ignorieren und ließ sie glauben, dass es all das gratis gab oder zumindest dauerhaft reduziert. In Ermangelung einer Goldkonvertierung und mit der Fähigkeit, die Kosten der Inflation auf den Rest der Welt abzuwälzen, bestand die einzige erfolgreiche politische Formel darin, die Staatsausgaben zu erhöhen, die durch Inflation finanziert wurden. Und so kam es, dass jede Amtszeit sämtlicher Präsidenten in der Nachkriegszeit ein Wachstum der Staatsausgaben und der Staatsverschuldung sowie einen Verlust der Kaufkraft des Dollars verzeichnete. In Anwesenheit von Fiat-Geld zur Finanzierung des Staates verschwinden die politischen Differenzen zwischen den Parteien, da die Politik keine Abwägungen mehr treffen muss und jeder Kandidat für jede beliebige Sache eintreten kann.